Stroh. Vor einem Käfig sah ich Leute stehen. Da ging ich hin, um mir das näher anzusehen. Da ging ich hin, um mir das näher anzusehen. Nicht verdammt stand auf einem großen Schild. Und bitte auch nicht reizen, dass er wild. Erwachsene und Kinder schauten dumm. Und nur ein Wärter schaute grimmig und sehr stumm. Und nur ein Wärter schaute grimmig und sehr stumm. Ich fragte ihn, wie heißt denn dieses Tier? Das ist die Freiheit, sagte er zu mir. Die gibt es jetzt so selten auf der Welt. Probiert sie hier, für bin ich Geld zur Schau gestellt. Probiert sie hier, für bin ich Geld zur Schau gestellt. Ich schaute und ich sagte, lieber Herr, ich seh ja nichts, der Käfig ist doch leer. Das ist ja gerade, sagte er, der Gag. Man sperrt sie ein und augenblicklich ist sie weg. Man sperrt sie ein und augenblicklich ist sie weg. Die Freiheit ist ein wundersames Tier. Und manche Menschen haben Angst vor ihr. Doch hinter Gitterstäben geht sie ein. Denn nur in Freiheit kann die Freiheit Freiheit sein. Denn nur in Freiheit kann die Freiheit Freiheit sein. Denn nur in Freiheit kann die Freiheit Freiheit sein. Denn nur in Freiheit kann die Freiheit Freiheit sein. Freiheit, Freiheit, Freiheit.